schaffte Tricks allein, es ihm zu reichen. Er ging vermeintlich nicht mehr fern und bald erreicht. Nun wollte die totale Übermacht auf Amiens. Deutsche Soldaten an der Front, solange es geht. Amiens war die Hölle für jeden tapferen Soldaten, Alpha und Kasaren. Die Toten kommen ermahnen, doch sie kämpfen immer weiter. Für den Sieg, der letzte soll es sein in diesem Krieg. Es war der schwarze Tag für das Kaiserreich.